Im Sommer 2011, wenige Tage vor meinem Besuch des Konzentrationslagers Dachau, besuche ich das Benediktinerkloster Münster-Schwarzach. Es liegt beinahe gleich weit entfernt im Osten von Würzburg, meiner Geburtsstadt, und dem Atomkraftwerk Grafenrheinfeld im Norden, nahe Schweinfurt, nämlich rund 22 Kilometer. Von der Autobahn aus sind die vier Abteitürme gut zu sehen, wenn man von Nürnberg kommt oder aus der Gegenrichtung. Sie gelten als Symbole für das geistliche Zentrum des Klosters, wie von den Mönchen die Abteikirche bezeichnet wird, und sind ebenfalls die Symbole für seine wichtigste Einnahmequelle, die Druckerzeugnisse des Münster-Schwarzacher Vier-Türme-Verlags. Eine Weile mussten wir am Bahnhof warten. Das waren wir schon gewohnt. Auf einmal donnerte eine raue Stimme: alles raus. Wir machten uns fertig, fingen ein wenig zu zittern an und traten hinaus auf den Gang des Wagens. Pautsch! Ich spürte einen Schlag auf dem Kopf, dass mir die Mütze flog. Rasch wandte ich mich um. Hinter mir stand ein zorniger SS-Mann. Ich hatte übersehen, den Halbgott zu grüßen. Als höflicher Mensch entschuldigte ich mich im Weitergehen und blickte mich nun sorgfältiger um. Meine erste Berührung mit der SS war Tatsache. Paarweise ging es über die Gleise zum Tor der Sperre, wo ein überdachtes Lieferauto auf uns wartete. Wir wurden alle hineingepfercht, Mann an Mann, dass keiner umfallen konnte. Unser Transport zählte etwa 60 Häftlinge. Einige Geistliche in Talar waren darunter, die vom KZ Sachsenhausen-Oranienburg kamen. Ihnen war Geist und Tonart der SS schon bekannt. Ein SS-Mann schloss den Wagen. Es wurde finster um uns. Der Wagen fuhr, geredet wurde nur wenig ob der allgemeinen Spannung. 5 Minuten mochte die Fahrt gedauert haben, als der Wagen mit einem kräftigen Ruck hielt. Wir waren an Ort und Stelle. In der Hölle von Dachau. KZ Dachau. Eine Welt ohne Gott. Besuch im Kloster Münster-Schwarzach. Ein Feature von Reinhold Badberger. Es ist ein schöner Sommertag und ich bin mit Bruder Sturmius in der neuen Druckerei verabredet. Sie liegt auf der rechten Seite, wenn man von Westen Tor 2 passiert hat. 2 neue Druckmaschinen sollen hier möglichst Tag und Nacht arbeiten, damit sich die Investition auszahlt. Außer wenigen Mönchen sind hier noch 30 Leute aus der Umgebung beschäftigt. Alles raus und aufstellen. Los, los, Tempo, Tempo. Wir werden euch Beine machen, ihr Sauhunde, ihr. Wollt ihr vielleicht laufen? Donnerkeil, Sakrament. Natürlich, die vollgefressenen Pfaffen. Etwa 50 SS-Leute sausten schon unter uns herum. Jeder wusste einen anderen Kraftspruch zum Empfang. Ohrfeigen klatschten, ein Schreien und Drohen, als wäre die Hölle ausgebrochen. Das war die erste Begrüßung in der Welt ohne Gott. Neben Aufträgen von überall her werden in dieser Druckerei, außer dem Missionskalender, der Vierteljahreszeitschrift Münster-Schwarzacher Ruf in die Zeit, außer Büchern und Heftchen mit religiösen Themen, vor allem auch Bücher des Kursleiters und geistlichen Beraters Pater Anselm Grün hergestellt. Als Zellerar kümmert er sich um die wirtschaftlichen und finanziellen Belange des Klosters. Wie aus dem Katalog der Deutschen Nationalbibliothek hervorgeht, werden in ihren Frankfurter Stockwerken bisher 1738 verschiedene Bücher und gedruckte Schriften von Pater Anselm Grün für alle Zeiten aufbewahrt. Sie sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Und nicht 15, sondern wohl 18 Millionen Exemplare wurden bislang weltweit vertrieben, wie Pater Anselm in einem seiner Interviews richtigstellt. Aber weder um sein Buch Reinheit des Herzens, noch um das kleine Buch vom großen Glück, noch um seinen Bestseller 50 Engel für das Jahr, noch um irgendein anderes seiner 1738 Werke geht es mir. Auch habe ich mich nicht für eines seiner nach kürzester Zeit ausgebuchten Seminare angemeldet, um in aller Klosterstille mich in einem Kurs für Manager wieder für die Welt draußen fit zu machen. Ich habe nie verstanden, warum im Kloster die weltliche Zeit so wichtig ist, dass sie in jede Viertelstunde, in jede Stille mit dem Glockenschlag hineindröhnen muss und natürlich jede Stille zerstört. Tatsächlich komme ich wegen eines einzigen Buches. Und das stammt nicht vom geistlichen Begleiter und Bestsellerautor christlicher Spiritualität, wie sich Pater Anselm im Münster-Schwarzacher Ruf in die Zeit vom Mai 2012 nennen lässt. Der Titel dieses Buches lautet KZ Dachau – Eine Welt ohne Gott – Erinnerungen an 4 Jahre Konzentrationslager Dachau, und es ist seit Ende der 90er Jahre vergriffen. Sein Autor ist Pater Sales Hess, der 1989 im Alter von 90 Jahren starb. Ich bin in Münster-Schwarzach, weil ich eine Neuauflage des Buches anregen möchte. Da es Pater Sales gelungen war, im KZ zu fotografieren, möchte ich außerdem herausbekommen, ob es noch Fotos gibt, die nicht in seinem Buch abgedruckt sind, und ob in seinem Nachlass Briefe und Dokumente zu finden sind, mit denen eine Neuauflage ergänzt werden könnte. Das Entkleiden in breitester Öffentlichkeit war mir peinlich. Ich tröstete mich mit dem Heiland an der Geißelsäule. Im Adamskostüm ging es durch einen Gang in den Vorraum zum Bad. Hier standen etwa ein 50 Häftlinge mit Haarschneidemaschinen. Schnell waren meine paar Kopfhaare geschoren, dann kamen sämtliche Körperhaare an die Reihe. Nach dem Bad erhielten wir Häftlingswäsche, blaue Hemden und Unterhosen und die Zebrakleider. Ich hatte meine liebe Not. Das Hemd war sehr kurz, Hose und Joppe waren viel zu eng. Ich wagte den diensttuenden Häftling darauf hinzuweisen. »Macht nichts. Den vollgefressenen Pfaffen ist alles zu eng. In einem Jahr passt alles. Der Nächste.« Was hatte Pater Sales verbrochen? Warum war er 4 Jahre im KZ Dachau? 1941 löste die Gestapo auch das Kloster Münster-Schwarzach auf. Pater Sales schrieb und verschickte ohne Wissen des Abtes einen Rundbrief, in dem alle Leute und Freunde, die mit dem Kloster korrespondierten, über die Vorgänge in Münster-Schwarzach informiert wurden. Außerdem wurden sie aufgefordert, kein Geld und keine Sachspenden mehr zu schicken. Nach der Verhaftung des Abtes und einiger Mitbrüder gab sich Pater Sales als Verfasser des Rundbriefes zu erkennen. Ohne Gerichtsverfahren wurde er nach einigen Wochen Untersuchungshaft in Würzburg nach Dachau transportiert. Die Häftlinge wohnten in 30 Blöcken. Jeder Block war 90 Meter lang, hatte 4 Wohnstuben mit den zugehörigen Schlafräumen. Jeder Raum 8 mal 8 mal 3 Meter. In der Mitte stand ein niederer Kachelofen. Ringsumher befanden sich etwa 10 Tische und an den Wänden die Serienschränke. Alles machte einen sauberen Eindruck. Der Fußboden zumal war ein Heiligtum. Niemand durfte mit Holzschuhen oder Holzpantoffeln eintreten. Nur barfuß oder in Socken, damit der Boden geschont würde. Die Reinlichkeit tat mir wohl. Bruder Sturmius hat mir das Buch von Pater Sales mitgebracht. Ein Exemplar aus der 3. Auflage von 1985. Ich überreiche Bruder Sturmius mein Geschenk, eine Flasche Wein. Das Buch werde ich jetzt wieder lesen und in den nächsten 2 Tagen mit mir herumtragen. Ich lernte Bruder Sturmius erst vor kurzem näher kennen. 1960 war er der Chef der alten Druckerei. Heute betreut er die Briefmarkensammlung des Klosters, hat ein kleines Büro im Verlag und ist zuständig für alles, wofür niemand zuständig ist. 78 Jahre alt, gesund, hellwach, hat er ein wunderbares Gedächtnis. Und ihm fehlt eine Eigenschaft, die manche Mönche in Münster-Schwarzach auszeichnet. Misstrauen vor allem und jedem, der von draußen kommt. Ich komme von draußen. Bruder Sturmius hatte sofort begriffen, was ich wollte. Doch nicht er entscheidet. Entscheiden müssen der Chef des 4-Türme-Verlags und der Abt des Klosters. Dann wurden wir in den Schlafraum befohlen. Hier standen die Bettstellen in 3 Stockwerken übereinander. 2 Stockwerke hatten wir auch beim Militär. Das 3. Stockwerk sah ich hier zum ersten Male. Die Betten waren primitiv. Ein Strohsack, ein Kopfkeil, der mit Stroh gefüllt war, und 2 Wolldecken, wenn man das Wolle heißen konnte. Seit ich hier bin, fällt mir wieder der Glockenschlag bei jeder Viertelstunde auf. Ich hoffe, dass ich ihn manchmal überhöre, obwohl ich den Klang der Glocke mag. Bruder Sturmius führt mich zur Ostmauer des Klosters, zu den landwirtschaftlichen Gebäuden. Ich soll nicht im neu hergerichteten Gästetrakt an der Westmauer übernachten wie die Kursteilnehmer, Dort soll ich nur die Mahlzeiten einnehmen. Ich werde in der Nähe des Tors 4 im alten Praktikantenhaus einquartiert. Unweit der Ställe und des Hundezwingers und des preisgekrönten Ökohauses. Es ist mir recht. Im Erdgeschoss des Praktikantenhauses befindet sich eine Art Wohnzimmer aus den 60er Jahren, das als Gemeinschaftsraum genutzt wird. Daneben schließt sich eine Kammer an mit hölzernen Spinden und einer Schuhputzbank aus den 50er Jahren, die ich nur allzu gut kenne. Dann ein Raum mit weiß gekachelten Duschen. Auch die kannte ich gut. Im ersten Stock sind die Dachkammern der Praktikanten. Bett, Tisch, Stuhl, Nachttischchen, Waschbecken. Meine Dachkammer ist klein, aber alles Nötige ist da. Dusche und Toilette sind außerhalb des Zimmers. Offenbar bin ich im Haus der einzige Gast. Morgen werde ich den Leiter des Vier-Türme-Verlags treffen, danach den Pater, der das Klosterarchiv betreut. Außerdem werde ich den Pater Bibliothekar in der neuen Klosterbibliothek besuchen. Und ich lese in jeder freien Minute im Buch von Pater Sales. Wir Neuzugänge sammelten uns um unseren Blockältesten Gutmann, der uns zunächst einmal eine Begrüßungsansprache hielt. Unter anderem führte er aus: Täuscht euch nicht. Viele kommen herein mit der eitlen Hoffnung, ich werde sicherlich in ein paar Wochen wieder entlassen. Ich habe ja nichts Großes angestellt. Die meisten kommen nicht mehr lebendig raus. Dachau ist eine Menschenmühle. Den einen erfasst das Schicksal früher, den anderen später. Einmal kommt jeder dran. Die meisten werden entlassen durch den Kamin. Täuscht euch nicht mit leerer Hoffnung. Denkt lieber an etwas anderes. Es gibt in jedem Menschenleben einen dunklen Punkt, irgendetwas Großes, das nicht in Ordnung war. Denkt daran, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt und nehmt all das Harte hin, das hier zu tragen ist, als Abzahlung dieser Schuld. Gutmanns Ansicht über das Leid hatte Hand und Fuß, wenn sie auch nur Teillösung blieb. Leider sollte auch er nicht mehr lebendig aus dieser Menschenmühle kommen. Zuerst bekomme ich von Bruder Sturmius eine kleine Klosterführung. Die Druckerei hat er mir gleich nach der Begrüßung gezeigt. Jetzt gehen wir an der Tankstelle vorbei zu den benachbarten Räumen der Goldschmiede. Dort werden mir vor allem die neuen Verkaufsschlager vorgeführt. Die Pater Anselm Grünengel in Gold, Silber und Bronze, in verschiedenen Größen, die noch besser verkauft werden als die Bücher. Und bevor die Glocke Bruder Sturmius und die anderen Mönche um 18 Uhr zum Gebet rufen wird, laufen wir noch zum ehemaligen Klosterinternat St. Maurus. Auf dem Zugangsblock wurden wir noch einmal dem Erkennungsdienst zugeführt und von neuem jetzt in Häftlingstracht für das Verbrecheralbum fotografiert. In dem Stuhl, auf dem der Häftling beim Fotografieren saß, war eine Nadel eingebaut. Stand der Fotografierte nicht rasch genug auf, brauchte der SS-Mann nur auf einen Knopf zu treten und die Nadel fuhr dem Häftling in das Gesäß. Ein Patent, das für Dachau bezeichnend war. Habe ich gesagt, ich komme von draußen? Das stimmt nicht ganz. Genau genommen komme ich auch von drinnen. Vor mehr als einem halben Jahrhundert war ich hier in Münster-Schwarzach Zögling. Das Klosterinternat gibt es nicht mehr. Das neue Gymnasium ist jetzt für Jungen und Mädchen da und nicht nur, wie zu unserer Zeit, ausschließlich für den sogenannten Klosternachwuchs. Doch auch in den 60er Jahren wuchs er bereits spärlich. Den Treppenaufgang zu den alten Seminarräumen erkenne ich sofort wieder. Jetzt sind sie zu Mönchszellen umgewandelt. Das ganze Seminar St. Maurus befindet sich in den Resten des historischen Baus von Balthasar Neumann aus dem 18. Jahrhundert, der auch die barocke Basilika errichtet hatte. Sein Kirchenbau ist verschwunden, aber die dicken Außenmauern des ursprünglichen Klostergebäudes waren nicht abgerissen worden. In einem der Stockwerke ist in den Räumen unserer ehemaligen Klassenzimmer die neue Bibliothek untergebracht. Der Direktor des Gymnasiums hieß Pater Sales Hess und er unterrichtete auch mich im Altgriechischen. Eine andere Strafe war das Baumhängen. Dem Häftling wurden die Arme kreuzweise auf den Rücken gefesselt und nach rückwärts in die Höhe gezogen. Und dann wurde er freischwebend an einen Querbalken aufgehängt. Eine Stunde, auch zwei und vier Stunden mussten die Unglücklichen unter grässlichen Schmerzen am Balken hängen. Zwischendurch wurden sie von der rohen SS geschaukelt, dass die Schmerzen noch größer würden. Sie wurden geschlagen und auf andere Weise gepeinigt. oder blutgierige Hunde wurden auf sie gehetzt. Wurden sie abgenommen, dann begannen die Schmerzen von neuem. Es dauerte oft wochenlang, bis die verzerrten Gelenke wieder geheilt waren. Jede Bewegung verursachte kaum erträgliche Schmerzen. Im Buch von Pater Salis gibt es ein Foto von ihm als KZ-Häftling, auf dem ich ihn sofort erkannte. Im Herbst 1960 allerdings war er 61 Jahre alt. Sein Gesicht war damals, wie sein übriger Körper, etwas aufgeschwemmt, sein Blick freundlich und distanziert. Sein spärliches weißes Kopfhaar bedeckte meist ein schwarzes Käppchen und er roch nach Zigarrenrauch. Das störte mich nicht. Denn Pater Salis hatte eine seltene Eigenschaft. Er demütigte seine Schüler nicht, ganz im Gegensatz zu einigen seiner Mitbrüder, die uns als Lehrer und Erzieher zugeteilt waren. Wenigstens wurden wir in der 4. Klasse nicht mehr mit dem Rohrstock bei heruntergelassenen Hosen auf den Hintern geschlagen oder mit der Hand ins Gesicht oder mit den Fingerknöcheln auf den Kopf, wie in den ersten 3 Schul- und Internatsjahren. Bilder und Fotos dürfen den eintreffenden Briefen nicht beiliegen. Wenn sie beiliegen, werden sie entnommen und in der Effektenkammer aufbewahrt. Monatlich durften 40 Reichsmark an uns geschickt werden. Nicht dagegen Pakete. Da die Gefangenen im Lager alles kaufen können. Diese gemeine Lüge stand jahrelang auf unseren Briefvordrucken an die Angehörigen, obwohl es in der Kantine fast nichts mehr zu kaufen gab. Briefe aus dem Lager zu schmuggeln, wird schwerstens bestraft, auch mit dem Tode. Der Unterricht im neuen Fach Griechisch begann undramatisch, fast zu geruhsam. In jeder Stunde mussten wir die neu gelernten Wörter in der exakten Reihenfolge, wie sie im Lehrbuch standen, auswendig aufschreiben. Nach dem Einsammeln der Hefte verlief der Unterricht weiter in großer Ruhe. Bei diesem Lehrer entstand für mich eine schöne Langeweile, weil er einen nicht behelligte. Wir wussten alle, dass Pater Salis 4 Jahre im KZ Dachau gewesen war und darüber ein Buch geschrieben hatte. Es war bekannt, dass er nur bei einem Thema heftig wurde, wenn wir ihn nach dem KZ fragten. Er schimpfte über die Engländer, die im Burenkrieg das Konzentrationslager erfunden hätten. Mehr sagte er zu diesem Thema damals nicht. Wer bei einem Verstoß gegen die Lagerordnung ertappt wird, erhält eine Meldung. Es wird Name, Geburtsdatum, Block und Stube des Delinquenten notiert, ferner die Angabe seines Delikts. Die Meldung wird der Lagerleitung vorgelegt, die bestimmt, mit welcher Art von Strafen das Vergehen gesühnt wird. Arrest, Prügelstrafe, genannt 25, Baumhängen, Strafarbeit, Todesstrafe. Eine Untersuchung des Delikts wurde von der Lagerleitung meines Wissens nie eingeleitet. Jede Art der religiösen Betätigung ist verboten. Welt ohne Gott. Bei einem Häftling wurde einmal ein Gebetbuch gefunden. Er erhielt 25 Doppelschläge. Dieselbe Strafe stand auf dem Tragen eines Rosenkranzes. Briefschreiben ist 2-mal im Monat erlaubt, nur an die nächsten Angehörigen, Eltern oder Geschwister. Ebenso dürfen 2 Briefe im Monat empfangen werden. Jeder weitere Brief wird zurückgewiesen. In den Briefen darf nichts erwähnt werden vom Leben im Lager, außer es geht mir gut. Am Montagmorgen vor dem Unterricht öffneten die ersten von uns Zöglingen wie an jedem Schultag die Fenster, um zu lüften. Aber am Montag wurde auch im gegenüberliegenden Haus, in dem die Brüderzöglinge und die alte Klosterbibliothek untergebracht waren, im Erdgeschoss geschlachtet. Unsere Klassenzimmer lagen über dem Erdgeschoss und so konnten wir von oben in den Schlachtraum schauen, sahen aber meistens nur den Bruder Metzger und seine Lehrlinge umherlaufen und hantieren. Die ersten Tiere, Schweine und manchmal noch ein Rind, wurden ab 6 Uhr getötet. Das Schlachten dauerte bis 11 Uhr. Die Todesschreie der Tiere und die Schlachtgeräusche drangen auch durch die geschlossenen Fenster, wenn das Unterrichtsgebet begann. Das fällt mir ein, als ich zwischen meinem alten Schulgebäude und dem Gebäude stehe, in dem geschlachtet wurde. Ich frage Bruder Sturmius, ob hier immer noch geschlachtet werde. Er sagt, es werde immer noch montags geschlachtet, doch nicht mehr von den Mönchen persönlich, sondern von Metzgern, die von draußen kommen. Jede Woche 4 bis 5 Schweine und ein Rind, von 6 Uhr in der Frühe bis gegen 11 Uhr. 4-mal in der Woche, sagt er, gibt es zu den Mahlzeiten Fleisch. Am Dienstag, am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag. Jeden Freitag gibt es wie immer Fisch. Es wird Zeit für das 18-Uhr-Gebet. Den Weg in die Abteikirche kenne ich ja. Als sich die Konfratres von der Mittagsruhe erhoben, ließ ich mich zu Pater Albrecht nach Block 26 führen, der sich mit mir von Herzen über die erfolgte Versetzung freute. Er erzählte mir noch ausführlicher von den angenehmen Vergünstigungen der Geistlichen. Wir hatten sie dem Heiligen Vater zu verdanken, der durch die Königin von Italien bei der deutschen Regierung Fürsprache eingelegt hatte. Die wertvollste Vergünstigung war der tägliche Gottesdienst in der Kapelle, die seit etwa einem halben Jahr eingerichtet war. Die Geistlichen durften in der Frühe zwei heilige Messen halten. Für alle auf einmal wäre der Raum zu eng gewesen. Am Nachmittag beteten wir die Vesper. Sobald ich dieses Kirchenschiff betrete, spüre ich wie immer die Kälte. Es ist immer noch die alte Kälte. Die Abteikirche scheint für diese Kälte gebaut zu sein. Ich laufe sofort zur vorderen Kirchenbank. Dort schreiten alle Mönche an mir vorbei in den Chor. Ich möchte sehen, wen ich noch kenne. Abgesehen von Bruder Sturmius und Pater Anselm sind es nur wenige Gesichter. Nur noch einer der Benediktiner, die mich unterrichtet haben, ist am Leben. Pater Edmar, unser ehemaliger Turnlehrer. Was bedeutete es schon, dass der Altar ein einfacher Holztisch war? Der Tabernakel aus einigen Kistenbrettchen bestand. Die anbetenden Engel auf der Tabernakeltüre aus dem Messingblech eines ausgedienten Marmeladeeimers ausgestanzt waren und die Strahlen der hölzernen Monstranz denselben Ursprung hatten. Alle Welt ist sich einig, dass dem Heiland hölzerne Monstranzen und goldene Priesterherzen lieber sind als hölzerne Priesterherzen und goldene Monstranzen. Zum primitiven Altar passten die primitiven Geräte und Gewänder. Kunstwerke gab es hier keine, weder an den Wänden noch auf dem Altar. Ich befinde mich in einem ungewöhnlich hässlichen Kirchenraum. Das ist nicht verwunderlich, die Zeit des Dritten Reiches ist ja für schöne Architektur nicht gerade bekannt. Diese Abteikirche wurde in der Zeit von 1935 bis 1938 erbaut. Und ihr Würzburger Architekt war offensichtlich auch von der Konstruktion maßloser Räume fasziniert, in denen der einzelne Mensch zu verschwinden droht. Hier droht der Kirchenbesucher zu verschwinden, gleichgültig ob einzeln oder zusammen mit allen übrigen. Ein großer leerer Kasten schwebt über dem Kopf des Kirchenbesuchers, und ich habe immer befürchtet, die dunkle Holzdecke würde auf einen herunterkrachen. Auch das dunkle Holz des Chorgestühls wärmt den Raum nicht. Doch dort, im Mönchschor, begreift man, hier und in dem Altarraum befindet man sich auf einer Bühne. Von hier aus werden die Menschen im Kirchenschiff, das ein Zuschauerraum ist, zum Publikum mit geduldeter, begrenzter Beteiligung am Geschehen. Mit dünnem deutschen Gesang zum Beispiel, mit dem sie das Chorgebet der Mönche begleiten dürfen, das die lateinischen Gesänge und den gregorianischen Choral verdrängt hat. Ich war immer froh, wenn ich diesen Raum wieder verlassen konnte. Trotz der Orgel und der Musik. Orgelmusik, die für eine bestimmte Zeit den kalten Münster-Schwarzacher Kirchenkasten vergessen ließ. Ich verstehe die Kirchenbesucher gut, die sich aus der Abteikirche in die Klosterbuchhandlung flüchten, in die Klosterbäckerei, in der es auch Gemüse aus der Klostergärtnerei zu kaufen gibt, in die Klostermetzgerei oder in den Dritte-Weltladen oder meinetwegen ins Missionsmuseum. Das wird allerdings zurzeit umgebaut und fällt deshalb als Fluchtraum aus. Ein SS-Mann verkündete, alle, die verlesen wurden, nehmen sofort ihre Sachen und kommen auf Block 26. Der SS-Mann verkündete weiter und seine Worte schlugen wie Bomben bei den polnischen Geistlichen ein. Block 28 und 30 verlieren alle bisherigen Vergünstigungen, wie Gottesdienst, Schonung und so weiter. Die Isolierung wird für die beiden Blöcke aufgehoben, sie sind ab heute wieder Arbeitsblöcke. Mein Nachbar tröstete mich. Für dich ist es nicht schlimm, du bist ja Deutscher. Du wirst sicher bald auf Block 26 verlegt, aber wir Polen. Mit einem Schlag herrschte allgemeine Trauer. Ernste Gesichter, noch ernstere Reden. Zum Glück verstand ich nicht Polnisch, sonst wäre mir das Herz noch schwerer geworden. Ich laufe ins Gästehaus zum Abendessen. Das Buch von Pater Salis ist immer dabei. Dort sitzen im Speiseraum schon die Kursteilnehmer, viele Frauen und wenige Männer, die meisten im Alter zwischen 50 und 60. Es gibt sogar einen Tisch für Gäste, die kein Fleisch essen. Ich bin sehr angetan. Es riecht gut, Der Salat ist frisch, das Brot kein Industriebackwerk, das Essen schmeckt gut. Anders als das Internatsessen in den 60er Jahren und auch den allabendlichen dünnen gesüßten Pfefferminztee gibt es nicht mehr, sondern Säfte und Mineralwasser. Neben mir sitzt ein Mann, der keinen der Kurse besucht. Eine Woche sei er jetzt hier. Er gehe eigentlich nur spazieren, sagt er. Das sei besser als jeder Urlaub. Eine eigene Justiz hatte sich gegenüber Denunzianten herausgebildet. Kurz vor meiner Ankunft wurde solch ein Denunziant festgestellt. Er wurde auf dem Wege zu seinem Block von Mithäftlingen überfallen und auf der Stelle totgeschlagen. Unter den alten Lagerinsassen war der Grundsatz allgemein, jeder Denunziant wird umgelegt. Ebenso drakonisch griff unser Blockältester bei Brotdiebstahl durch. Er erklärte uns, das Essen ist im Lager so knapp, dass für jeden seine Ration Brot lebensnotwendig ist. So ein Drecksack geht her und will sich sein Leben mit der Subsistenz eines anderen verlängern. Ein solcher gehört erbarmungslos vernichtet. Ich überlege, ob ich ins Dorf gehen soll, um ein Bier zu trinken. Aber ich mochte es schon als Zögling nicht, mich nachts ins Dorf zu schleichen. Mir war immer rätselhaft, was einige meiner Mitzöglinge dort finden wollten. Aber es ist noch keineswegs Nacht und auf dem Weg zu meiner Kammer im Praktikantenhaus schaue ich noch auf dem Friedhof vorbei. Er liegt weit entfernt von den Mönchszellen, zwischen der Klostermauer im Osten und dem Innenhof des Gymnasiums, nahe bei meiner Kammer. Auf diesem Friedhof hier liegen bis auf einen auch alle meine 19 geistlichen Lehrer und Erzieher und die Mönche, mit denen ich zu tun hatte. Auch die drei Mönche sind hier bestattet, die so viel Freude an körperlichen und seelischen Züchtigungen hatten. Es ist ein angenehmer Ort, die Gräber sind in schönster Ordnung und ich lese auf den Grabsteinen, auf dem grünen Rasen oder an der Mauer alle Namen und Jahreszahlen der Toten. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Wenn ein SS-Mann dem Blockältesten sagte, den und den will ich morgen nicht mehr sehen, musste der Blockälteste den Bezeichneten bis zum nächsten Tag getötet haben. Entweder er erschlug ihn mit einem Knüppel oder stellte ihn im Waschraum unter die kalte Dusche, bis der arme Teufel vom Hirnschlag getroffen tot zusammenbrach. Von einem Blockältesten wurde uns erzählt, er habe einmal 17 Häftlinge auf einmal erledigen müssen. Er presste sie in einen kleinen Verschlag im Waschraum, in dem höchstens 5 Mann stehen konnten, schloss den Verschlag, und in ein paar Stunden waren die Opfer erstickt. Ich liege auf dem Bett. Bin jedoch viel zu wach, um einzuschlafen. Ich lese noch ein paar Seiten im Buch von Pater Sales. Die Hunde bellen nicht mehr. Schräg von meinem Dachfenster aus schaue ich auf die Mauer, hinter der die toten Mönche ruhen. Die Geräusche aus den Kuhställen verebben. In der Nacht fahren manchmal Autos auf der engen Straße zwischen der Klostermauer und dem Praktikantenhaus vorbei. Ich vergesse sogar manchmal, dass jede Viertelstunde die Glocken der Abteikirche die Zeit anschlagen. Kleider und Unterhosen müssen ausgezogen werden, kündigte der Stubenälteste im Schlafraum an. Ich gestehe, auch für mich war die Versuchung sehr groß, wenigstens mit Unterhose schlafen zu gehen. Wer weiß, ob nicht mein Vorgänger eine Hautkrankheit hatte. Befehl ist Befehl. Einer von den Alten erzählte, die Unterhosen im Bette hätten einmal 37 Häftlingen das Leben gekostet. Ein Rapportführer, der nächste Dienstgrad nach dem Lagerführer, kam an einem Sonntagabend in betrunkenem Zustand ins Lager zurück. Einige SS-Leute mit ihm ebenfalls berauscht. Sie kontrollierten, um noch eine Gaudi zu erleben, auf einem Block, ob alle ohne Unterhosen schliefen. Damals gab es noch keine Bettstellen und Strohsäcke. Die Häftlinge schliefen am Boden auf Stroh. Jene betrunkenen SS-Leute fanden also bei der Kontrolle mehrere in Unterhosen schlafen. Nun ging die Gaudi los. Es begann eine wilde Schießerei. Als die Munition ausging, bewaffneten sich die Barbaren mit Hockern und schlugen auf die Häftlinge ein. Am nächsten Morgen lagen 37 der wehrlosen Menschen tot auf dem Stroh, nebst vielen leicht und schwer Verwundeten. Nach dem Frühstück bin ich mit Bruder Sturmius im Vier-Türme-Verlag verabredet. Wir sitzen in seinem kleinen Büro und warten auf Bruder Linus, den Chef des Verlags. Bruder Sturmius übernimmt es, mich vorzustellen. Aber ich fürchte, als ehemaliger Zögling ist meine Reputation ohnehin nicht die beste. Bruder Linus findet es seltsam, weshalb ich ein Interesse habe, dass das Buch von Pater Sales wieder gedruckt und unter die Leute gebracht werden sollte. Und ich finde es seltsam, dass ich ihm erklären muss, weshalb dieses vergriffene Buch nicht nur unbedingt aufgelegt werden muss, sondern auch unbedingt immer verfügbar sein muss. Im Grunde bin ich überzeugt, das Buch von Pater Sales ist das wichtigste Buch, das bisher im Münster-Schwarzacher Vier-Türme-Verlag erschienen ist. Ich bin auch überzeugt, die Mönche sollten sich für das Buch interessieren, aus vielen Gründen. Zum Beispiel schreibt Pater Sales in seinem Buch, 200 Mitbrüder seien an der Front, riskierten ihr Leben für das Vaterland und den Führer. Von den 200 starben 57 Mönche, während ihr Kloster von den Führern des Vaterlandes vernichtet wurde. Und er und einige der Mitbrüder im KZ gequält wurden. Ich sage, Pater Sales ist einer der wenigen Mönche von Münster-Schwarzach, der sein Leben nicht für das Vaterland und den Führer riskiert hat, sondern für die Abtei Münster-Schwarzach, in der heute noch Mönche leben. Und von den Weltkriegsrückkehrern hat keiner, so viel ich weiß, über persönliche Erfahrungen in dieser Zeit geschrieben. Nur Pater Sales. Bruder Linus reagiert rasch. Von seiner Seite gibt es keine Einwände gegen eine Neuauflage. Natürlich müsse der Abt entscheiden, aber der Abt sei noch im Urlaub. Er sehe aber keine Schwierigkeit. Und nach meinem Gespräch mit dem Archivar werde entschieden, ob die neue Auflage mit Dokumenten ergänzt werde. Ich bin erleichtert. Bruder Sturmius ist die Ruhe selbst, als hätte er schon immer gewusst, dass es sich bei meinem Wunsch einer Neuauflage des KZ-Buches von Pater Sales um die einfachste Sache der Klosterwelt handeln würde. Er führt mich in die neue Bibliothek, in der ich schon erwartet werde. Jeder Neuzugang musste sich selbst Nummer und Winkel an die Kleider nähen. Bei der Joppe in der Herzgegend, bei der Hose rechts außen in der Höhe der rechten Hand, wenn diese angelegt war. Die Nummer wurde in der Kleiderkammer auf einen Streifen weißer Leinwand gedruckt, die Zahlen beinahe 3 Zentimeter groß. Die Winkel erhielt man eben dort. Es waren farbige Leinenstücke in der Form gleichseitiger Dreiecke von 7 Zentimeter Seitenlänge. Die Farben waren durchweg hell und leuchtend gehalten. Rot kennzeichnete die politischen Schutzhäftlinge, grün die Vorbestraften, Devisen, Sittlichkeitsvergehen, Hören ausländischer Sender, rosa die Homosexuellen, auch 175er genannt, schwarz die Asozialen, violett die Bibelforscher, gelb die Juden. Der Bibliothekar Pater Pirmin liebt seine Bücher. Er zeigt mir die dicken Außenmauern, die Balthasar Neumann bauen ließ. Keiner weiß warum. Notwendig für das alte Gebäude waren sie nicht. Aber diese Mauern hätten erst den Einzug der Stahlträger möglich gemacht, auf denen der größte Teil des Tonnengewichts der Bücher lastet. Endlich führt er mich zu den Exemplaren der ersten beiden Auflagen des Buches von Pater Sales. Die erschienen ab 1946 im Nürnberger Sebaldus Verlag unter dem Titel »Dachau – Eine Welt ohne Gott«. Nach Protesten aus Dachau wurde der Titel geändert in »KZ Dachau – Eine Welt ohne Gott«. Ich möchte nachschauen, ob es noch weitere Änderungen in den folgenden Auflagen gibt. Ich finde aber die gleichen seltenen Druckfehler im Text. Es gibt noch mehrere unberührte Exemplare des Buches und fast hätte Pater Pirmin mir eines geschenkt. Aber ich sage schnell, ich bringe das Buch morgen unversehrt zurück. An den folgenden Tagen wurden wir auch in der Kunst des Bettenmachens unterwiesen. Das Wichtigste war die Formgebung des Strohsacks. Als Ideal wurde uns der Strohsack hingestellt, der Ecken, Kanten und glatte Fläche wie eine Zündholzschachtel besaß. Mit Stopfhölzern, die auf jeder Stube, allerdings in ungenügender Zahl vorhanden waren, musste täglich die Idealform wiedergewonnen werden. Eine verdrießliche Arbeit. Aber sie wurde verlangt. Wer sie unterließ, machte sich strafbar. Die Wolldecken mussten ebenfalls in straffen Flächen und Kanten Kopfteil und Strohsack bedecken. Hierfür gab es eigene Bügelbretter. Eine saure Arbeit. Alte Häftlinge berichteten, dass sie zur Zeit der Hochblüte dieser Schikanen des Nachts vorzogen, unter ihren Betten zu schlafen, um die Form des Strohsackes nicht zu verderben und eine Meldung mit nachfolgender Strafe zu verhüten. Was suche ich in der Klosterbuchhandlung? Ich bin neugierig. Kurz bevor ich sie betrete, ist offenbar wieder ein Bus mit älteren Besucherinnen angekommen. Sie drängen sich vor den Bücherregalen. Denn auf dem Weg zur Abteikirche müssen sie an der Buchhandlung vorbei. Sie stehen andächtig vor dem Bücheraltar mit den Werken von Pater Anselm Grün. Sie kaufen aber nicht nur Bücher, sondern auch Rosenkränze aus edlen Hölzern und religiösen Schnickschnack. Ich entdecke Politikerbiografien und auch die weihrauchgeschwängerte Jubelbiografie von Abt Primas Notger Wolf, verfasst von einer Dame seines Vertrauens, eines meiner Lieblingsbücher. Ich werde nie vergessen, wie der oberste Benediktiner im deutschen Fernsehen beteuerte, vom jahrelangen sexuellen Missbrauch an Schülern und Zöglingen in Benediktinerklöstern nichts gewusst zu haben. Ich sehe ein und gebe zu, dass ein Buch von Pater Sales mit dem Titel »KZ Dachau – Eine Welt ohne Gott – Erinnerungen an 4 Jahre Konzentrationslager Dachau« in dieser Duftwolke von Wellness-Spiritualität nichts verloren hat. Ich lese wieder im Buch. Bei anderen Versuchspersonen wurde die Körpertemperatur künstlich in Wasser und Eis bis auf 27 Grad herabgedrückt. Alle 10 Minuten mussten die Gehilfen die Temperaturen messen und in Kurven aufzeichnen. Die meisten Kurven endigten irgendwo mit einem Kreuzchen, bei dem am Rand die kaltschnäuzige Bemerkung stand: Bei dieser Temperatur ist das Versuchsobjekt gestorben. Bruder Sturmius zeigt mir ein Buch, das die Geschichte des Klosters auch während der Nazizeit behandelt. Ich lese vorsichtige, allgemein gehaltene Sätze, aber Antworten gibt es auf meine Fragen nicht. Warum zogen die Mönche in diesen verbrecherischen Krieg? Warum erzählten sie nie darüber, sondern allenfalls über ihre Gefangenschaft? Ich glaubte als junger Zögling eine Zeit lang, ein Soldat sei einer, der aus der Gefangenschaft kommt, natürlich aus der russischen. Warum waren unsere geistlichen Erzieher fast alle ehemalige Weltkrieger? Warum hatten wir in den ersten Schuljahren kaum jüngere Erzieher, obwohl es doch einige gab? Was befähigte die Weltkrieger dazu, Kinder zu erziehen? Hatten die Mönche Menschen getötet? Warum schlugen sie uns und setzten die Angst vor Schlägen gegen 10- und 11-jährige Zöglinge ein? Warum konnten uns erwachsene Männer mit infantilen und furchtbesetzten Vorstellungen von Sexualität traktieren? Warum befassten sie sich nicht mit den Umständen und Ursachen, die zu sexuellem Missbrauch führten? Trotzdem bin ich den Mönchen von Münster-Schwarzach dankbar, dass sie mir wenigstens das erspart haben. Und einigen wenigen Mönchen bin ich besonders dankbar, weil sie sich um mich gekümmert haben, so gut sie konnten. Pater Otto, Pater Edmar, Pater Godehard, Pater Reinhold. Und auch Pater Sales bin ich dankbar, obwohl ich das erst jetzt verstehe. Ich wusste nämlich lange nicht, was ich von ihm gelernt habe, altgriechisch jedenfalls kaum. Heute weiß ich, er unterrichtete das falsche Fach, die falschen Fächer. Er hätte uns beibringen können, dass man im Konzentrationslager der Nazis nichts lernt. Wir hätten lernen können, wie man lernt, jemandem zuzuhören, der 4 Jahre im KZ Dachau war. Ich lese weiter. Was geschah mit dem Toten? Zunächst wurde ihm das letzte Wäschestück ausgezogen. Mit einem Blaustift wurde seine Nummer auf die Brust geschrieben oder auf ein Stück Pappe notiert und dieses an die große Fußzehe gebunden. Bei Reichsdeutschen wurden die Angehörigen benachrichtigt und gefragt, ob sie den Toten zu sehen wünschten. Sagten sie zu, dann wurde die Leiche aufgehoben. Die meisten Leichen wurden seziert. Etwa 20 Särge waren für den Transport ins Krematorium vorhanden. Starben mehr, dann wurden die Leichen ohne Sarg auf den Wagen geworfen und nur mit einer Plane verdeckt ins Krematorium geliefert. Der Wagen, ein gewöhnlicher Brückenwagen, wurde wie alle anderen Wagen von Häftlingen gezogen. Fuhr er vorbei, dann durften die Lagerinsassen die Mütze ziehen und ihre toten Kameraden grüßen. Alle Unterhaltung verstummte. Der Archivar Pater Franziskus ist mir sofort sympathisch. Er ist ganz offensichtlich misstrauisch, das ist mir vertraut. Ich erzähle meine Geschichte und weshalb ich gerne wüsste, ob es im Nachlass von Pater Sales noch unveröffentlichte Fotos aus dem Konzentrationslager gäbe oder andere Dokumente, Briefe, Kassiber. Pater Franziskus sagt, das wisse er nicht, aber er werde nachsehen. Morgen könne er mir mehr sagen. Tatsächlich zeigt mir Bruder Stromius am nächsten Tag auf dem Computer eine Reihe von Fotografien, wie sie auf Seite 165 im Buch mit dem Kommentar abgedruckt sind. Dort heißt es: Solche Krankheitsherde wurden zum Zwecke von Phlegmone-Experimenten an den Gliedern gesunder Häftlinge, in Klammern Geistlichen, hervorgerufen. Es ist etwa ein Dutzend Fotos, auf denen Füße mit scheußlichen Wunden zu sehen sind. Mehr Fotos gäbe es nicht. Später sagt mir Pater Franziskus, es existiere eine Dachau-Korrespondenz von Pater Sales, aber er glaube nicht, dass sie sein Buch bereichern könnte. Tatsächlich sei der Nachlass von Pater Sales noch nicht erschlossen, aber er werde dafür sorgen, dass der gesamte Nachlass gesichtet und geordnet werde. Ein anderer Arzt wollte ein neues Mittel gegen Phlegmone ausprobieren. Phlegmone, jene eitrige Entzündung des Unterhautbindegewebes, gab es viel in Dachau. Sie wurde gewöhnlich mit herkömmlichen Mitteln im Revier geheilt, wenn sie nicht zu weit fortgeschritten war. Aber er wollte ein neues biochemisches Mittel ausprobieren. Er nahm nicht die Phlegmone-Kranken zu Versuchspersonen, sondern wählte sich 20 gesunde Geistliche aus. Ich hatte nach Kriegsende Gelegenheit, die Originalaufnahmen dieses Versuchs zu sehen. Eitrige Wunden so groß wie meine Handfläche, an Füßen, Beinen und Armen. Von den 20 Geistlichen starben 12 bei diesem Versuch. Nur 8 kamen nach großen Schmerzen mit dem Leben davon. Einigen von ihnen mussten Arme und Beine amputiert werden. Kein Mensch zog den Arzt zur Rechenschaft. Es war alles in Ordnung. Nach dem Abendessen habe ich mich mit Pater Edmar verabredet. Wir haben uns vor 50 Jahren zuletzt gesehen. Wir erkennen uns sofort. Es gibt viel zu erzählen. Die Wissenschaft der Medizin erfuhr in Dachau eine Bereicherung durch ganz neue Todesursachen, zum Beispiel schöne Zähne, goldene Zähne, widerwärtiges Betragen der Patienten, Schwierigkeit der Pflege und so weiter. Wehe dem, der mit Goldzähnen ins Revier eingeliefert wurde. Seine Krankheit war in jedem Fall schwer und unheilbar. Eine Spritze beschleunigte den Tod. SS-Arzt und Pfleger teilten sich in die Beute der goldenen Zähne. Aber auch gesunde, schöne Zähne waren Todesursache. Eine Zeit lang herrschte bei den SS-Leuten der Totenkopfstandarte große Nachfrage nach Totenschädeln. Viele wollten einen wirklichen Totenkopf als Zimmerschmuck auf ihren Tisch stellen. Man brauchte nur zu einem der SS-Ärzte zu gehen, er erfüllte solche Wünsche. Aber ein schöner Totenkopf musste es sein. Besonders das Gebiss durfte keine Lücken aufweisen und musste regelmäßig entwickelt sein. Der SS-Arzt untersuchte seinen Patienten auf das Gebiss hin, verabreichte eine Spritze, die Häftlinge besorgten die Arbeit des Präparierens und der kunstsinnige SS-Kamerad erhielt einen feinen Totenkopf mit schönem Gebiss. Kein Wunder, dass auch die Damen und Dirnen der SS-Kavaliere von diesem Schönheitstaumel erfasst wurden. Wie reizend waren zum Beispiel Damenhandschuhe und Damentäschchen aus Menschenhaut. Ich verabschiede mich von Bruder Stormius und bedanke mich für die Gastfreundschaft, wie es sich gehört. Ich gebe das Buch von Pater Sales zurück. Das Konzentrationslager war nicht genug der Freiheitsberaubung. Innerhalb der hohen Mauern hatte ja der Häftling noch ein bisschen Freiheit, das ihm genommen werden konnte. Für diesen Zweck stand im Lager ein Bunker, ein Gefängnis mit einer Reihe von Zellen. Der Bunker lag im Süden, dicht hinter der Küche. Hier spielten sich die widerlichsten Szenen ab, die sogar das Licht der Lageröffentlichkeit scheuten. Jeder Sadismus konnte sich hier austoben. Zeitweise hörten wir fast täglich von Erhängungen, Erschießungen und Auspeitschungen. Die SS-Leute übten hier eine Schnelljustiz, wie sie nur in einer Welt ohne Gott denkbar ist. Im Laufe der Jahre wurde der Bunker mit Stehbunkern vervollkommnet. Bunkerstrafen dauerten meist 3 Wochen. Dabei wechselten 3 Tage Dunkelarrest bei Wasser und Brot mit einem Tag Hellarrest bei normaler Lagerkost. Die Leichen vom Bunker wurden wie die vom Revier ins Krematorium geschafft. Das war der 3. Ort des Grauens, zu dem nur die dort arbeitenden Häftlinge Zutritt fanden. Noch mehr war es ja bei den Leichen aus dem Bunker geboten, dass sie verbrannt wurden, damit niemand die Scheußlichkeiten der Todesart kontrollieren konnte. Bis zum Jahr 1942 tat ein kleines Krematorium mit zwei Öfen die Dienste. 1942 wurde ein größeres mit vier Öfen gebaut und mit vier Gaskammern ausgestattet. Die Pfannen der Öfen waren groß genug, dass vier Leichen auf einmal Platz fanden. Die Angehörigen erhielten auf Verlangen in einem Kistchen, das die Form eines kleinen Sarges hatte, die Asche zugesandt. Pater Salis Heß wird am 28. März 1945 ohne Begründung mit 21 anderen Geistlichen aus dem KZ Dachau entlassen. Im November 1945 schreibt er sein Buch. Ein Jahr später, in meinem Geburtsjahr, erscheint es im Sebaldus Verlag. Nach der Entlassung bricht er nach Würzburg auf und erwischt einen Zug nach Treuchtlingen. Dort hat er wegen Fliegerangriffen der Amerikaner 8 Stunden Aufenthalt. Nachts kommt er schließlich in Marktbreit am Main an, wo zu dieser Zeit meine Mutter mit meiner älteren Schwester wohnt, wenige Meter entfernt vom Geburtshaus des Doktors Alois Alzheimer. Pater Salis ist guter Dinge. Zur Not, denkt er, laufe ich zu Fuß die 25 Kilometer nach Würzburg. Der etwa 2 Stunden weite Fußweg führte mich eine Strecke durch das liebe Würzburg. Ein weißlicher Dunst verhüllte mir barmherzig die Ruinen, so dass ich mir im Geiste leicht das alte Würzburg rekonstruieren konnte. In der Zellerau krähte gegen Morgen ein Hahn. Wie passend. Es war die Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag. Vor dem Kloster spazierte ich mit meinen Gedanken und Gefühlen noch ein paar Stunden auf und ab. Als aber die Glocke um 4:45 zum Aufstehen läutete, da meldete ich mich an der Pforte und ließ mich zu Vater Abt und Pater Wunibald führen. Am Karsamstag radelte ich nachmittags durch das ausgebrannte Würzburg nach Münsterschwarzach. Ich hatte es noch gut getroffen. Eine halbe Stunde später begann schon das amerikanische Artilleriefeuer auf die Stadtruinen von Würzburg. Ein paar Wochen später meldete der Rundfunk das Eindringen der Amerikaner ins Lager Dachau. Später erfuhr ich, dass sich am 26. April ein Transport von 7000 Häftlingen zu Fuß nach Tirol in Marsch setzen musste. Viele Schwache verloren dabei noch das Leben. Kurz vor der Abreise läuft auf dem Platz vor der Abteikirche Pater Anselm Grün, mein ehemaliger Mitzögling, an mir vorbei, verfolgt von einem Kameramann und einem Mikrofonträger und einem dritten Mann, der ruft: Und jetzt auf die Kirchentreppe, auf die Kirchentreppe. Und Pater Anselm läuft zur Kirchentreppe. Pater Anselm bekommt den Bayerischen Verdienstorden, sagt Bruder Sturmius. Demnächst werden im Münster-Schwarzacher Vier-Türme-Verlag 4 neue Bücher von Pater Anselm Grün erscheinen. Der Abt gibt wahrscheinlich grünes Licht für eine Neuauflage von Pater Salis Buch KZ Dachau, eine Welt ohne Gott, Erinnerungen an 4 Jahre Konzentrationslager Dachau. In der neuen Auflage sollen 100 Exemplare gedruckt werden. Der Erscheinungstermin steht immer noch nicht fest. In der Gedenkstätte Dachau stehe ich in einer der Häftlingsbaracken vor den Tafeln an der Wand. Dort werden Texte aus Schriften von ehemaligen KZ-Häftlingen zitiert. Es gibt auch 2 Tafeln mit Sätzen aus dem Buch von Pater Salis Heß. Als Quelle wird genannt: Aus dem Buch KZ Dachau, eine Welt ohne Gnade. Ich frage mich, ob es ein Zufall ist, dass selbst hier Gott verschwunden ist. Ob man Gott durch Gnade ersetzen kann. Warum es überhaupt einen Ort gibt, an dem Gott nicht ist. Warum es überhaupt einen Ort geben kann oder geben soll, an dem Gott nicht ist, wenn es einen Gott gibt. Außer in der Hölle. KZ Dachau, eine Welt ohne Gott. Besuch im Kloster Münster-Schwarzach. Sie hörten ein Feature von Reinhold Badberger. Es sprachen Wolfgang Kondrus und Ulrich Nöten. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Panknin. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.